Hallo, zurück beim FSK. Heute mit einer weiteren Veranstaltung vom studentischen Milieu, einer Veranstaltungsgruppe der Teestube an der Uni Hamburg. Ihr hört mittlerweile unsere 12. Veranstaltung. Kurz zu uns. Wir sind eine Gruppe von Studierenden. Ihr könnt uns online finden unter www.studentischesmilieu.wordpress.com oder auch bei Facebook, werdet gern unsere Freundin. Dort findet ihr auch all unsere Mitschnitte von den vergangenen Veranstaltungen, sowie nach dieser Veranstaltung, die hier jetzt bei FSK läuft, auch den Download dieses Beitrags. Am 30.04., also in gut einer Woche, geht es weiter mit unserer nächsten Veranstaltung. Wir haben Stefan Griegert eingeladen. Er wird referieren zum Titel Allein schon Arbeit. Und heute hört ihr den Mitschnitt einer Veranstaltung vom 25. März. Wir hatten Katharina König aus Jena eingeladen und sie erzählte zum Thema Allein schon NSU. Jetzt anfangen. Also, hallo und herzlich willkommen zu Allein schon NSU, unsere allererste Veranstaltung außerhalb des Semesters, aber wir fanden das Thema wichtig genug, um das auch mal zu probieren und das scheint ja dann doch zu klappen. Wir befinden uns hier in der Teestube, wie ihr wisst, ein selbstverwaltetes Café. Wir fassen uns heute in der Anmoderation etwas kürzer, aber das Wichtigste, ab nächste Woche ist wieder Semester. Es gibt von 10 bis 18 Uhr Schichtdienst, um eben hier Kaffee, Getränke, Brötchen und so weiter zu verkaufen. Und eine Woche nach Semesterbeginn ist meistens das Plenum zur Schichtvergabe. Wer da also Lust drauf hat, gerne vorbeikommen und sich hier sozusagen engagieren. Ja, während der Veranstaltung würden wir euch bitten, nicht zu rauchen, weil das einfach bei der Menge an Leuten doch etwas stickig werden könnte. Ja, kommt drauf an. Genau, aber das Podium ist davon ein bisschen ausgenommen. So, unsere allererste Veranstaltung damals sozusagen war ja Allein schon Deutschland. Es gab auch schon Allein schon Deutschland 2. Heute hätten wir es natürlich auch Allein schon Deutschland 3 nennen können, haben uns dann aber für den etwas spezifischeren Titel entschieden. Glauben aber, dass das natürlich das NSU entscheidend, was mit Deutschland zu tun hat. Das wird dann sicherlich noch etwas ausgebreitet. So, für die Reisefreudigen ist am 12.04. eine thematisch passende Demo in München. 13.04. genau. Und am 17.04., da liege ich jetzt hoffentlich richtig, ist eben der Prozessauftakt unter anderem gegen Beate Zschäpe, die Teil des nationalsozialistischen Untergrunds war. Ja, und dieser Prozessauftakt ist auch so ein bisschen der Grund für die Veranstaltung, beziehungsweise dass wir die Veranstaltung eben vor Prozessbeginn gelegt haben, um jetzt nochmal so ein bisschen eine Art Zwischenfazit zu ziehen, so die verschiedensten Stränge zu ordnen, weil wenn man sich mit NSU beschäftigt, dann kann man sehr viel zwischen allerlei Skandalen und schrecklichen Geschichten hin und her gerissen werden und verliert einfach schnell den Überblick, wie wir auch schon festgestellt haben. Genau, und entsprechend ist eben das heutige Ziel, so ein bisschen einen Überblick zu schaffen. Dafür haben wir uns Katharina König eingeladen. Sehr schön, dass du hergekommen bist. Sie ist aus Jena hergekommen und sitzt seit 2009 für die Linke im Thüringer Landtag und dort eben auch im Innenausschuss und im Untersuchungsausschuss NSU. Weiteres zu ihrer Person wird sie dann gleich noch sagen. Genau, jetzt erstmal Jeremia neben mir. Ja, von uns noch ein paar Worte zur Einleitung. Sonntag, in der Bild am Sonntag, sind die neuesten Zahlen rausgekommen. Nämlich 129 Menschen werden mittlerweile im Umfeld des NSU ermittelt. Das macht das klar, was eigentlich immer klar war, nämlich es geht nicht um ein Trio, es geht nicht um eine kleine Gruppe Nazis, die mordend durch die Lande ziehen, sondern es geht natürlich um ein Netzwerk. Und diese Fehleinschätzung, das ist eben nicht die einzige Panne, das einzige Versagen oder das einzige Verfehlen des Gegenstandes NSU, an dem wir uns heute abarbeiten werden, sondern es lässt sich festhalten, eigentlich alle Ermittlungen nach den Mordfällen richteten sich zunächst immer gegen die Opfer, gegen die Angehörigen, gegen die Menschen, die rund um und die Szenen, die rund um die Menschen, die ermordet wurden, lebten. Das ist kein Zufall. Die Sonderkommission hießen Halbmond und Bosporus, organisierten sich oder versuchten an Erfahrungen zu kommen, indem sie die Angehörigen unter Druck setzten, von Liebschaften, organisierter Kriminalität und sonst was erzählten und selbst einen Dönerladen eröffneten und einen Geisterbeschwörer in Hamburg einfliegen ließen, um zu belegen, dass es doch immer alles die migrantische Szene selbst ist, die das macht. Stichworte wären da PKK, türkische Mafia oder das Zigeunermilieu, alles bitte in Anführungsstrichen, das an den Morden beteiligt gewesen sein soll. Währenddessen wurde die Bekämpfung der Nazi-Szene durch den VS in einer Form vorangetrieben, die sich in großen Teilen eher als Zusammenarbeit beschreiben lässt. Exemplarisch haben wir in unserer Ankündigung schon den Fall Tino Brandt genannt, ein V-Mann, der eigentlich Informationen über die rechte Szene liefern soll, der aber stattdessen seine V-Mann-Position nutzt, um dafür zu sorgen, dass Nazi-Konzerte auch ohne Polizeigenerve stattfinden, der die Gelder, die er verdient, direkt wieder in die rechte Szene steckt, der damit auch offen umgeht, der seinen Computer und seine Reisekosten und seine Anwaltskosten ebenso erstattet kriegt, wie er Infos dafür kriegt, dass er dass demnächst eine Razzia bei ihm stattfindet und bei ihm ebenfalls gewarnt wird, was dann an dem Tag alles nicht da sein darf. Das ist ein Punkt, auf den wir heute kommen werden. Auf der anderen Seite bewegte sich der NSU, das hat das Café Morgenland mal geschrieben, wie die Fische im Wasser in der deutschen Bevölkerung. Beate Zschäpe soll, während die drei im untergetaucht waren, Klinken geputzt haben, soll Zeitschriften an Türen verkauft haben rund um ihren Unterschlupf. Dafür muss man natürlich wissen, das sind die ganzen Gegenden, wo sie quasi zur Schule gegangen sind und die Städte drumherum. Dass eine steckbrieflich gesuchte Terroristin da gar nicht gesehen wird, ist nicht zu erwarten. Der offen zutage getretene Rassismus, für den der NSU steht, ist also keineswegs einer nur von Nazis. Zurück zu diesen 129 Menschen. Das waren mal 100, davor, ich weiß gar nicht, ob es die Liste 41, glaube ich, genau. Das ist auch nicht abzusehen, dass das weniger werden sollten. Und eigentlich, und das muss man aus linker Perspektive natürlich sofort sagen, sind das natürlich auch noch lange nicht alle. Dann stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt Versagen, ist das Vertuschung, ist das Absicht? Mal gucken, ob wir da was zu sagen können. Grundsätzlich sind ja alle diese Optionen furchtbar. Und zwar heißt das entweder, dass dem VS und den Ermittlungsbehörden, dass die nicht in der Lage sind, eine 13 Jahre lang mordende, Bombenattrappen verteilende, wie auch immer auftretende Nazi-Terrorgruppe auch nur zu finden, bevor sie sich selbst gegenseitig killen, oder die überhaupt zu sehen, weil vorher ja noch nicht mal gedacht wurde, dass es diese Gruppe gibt. Und die andere wäre noch viel fataler, die wäre nämlich, dass zumindest Einzelne in den Geheimdiensten tatsächlich eine Zusammenarbeit betrieben haben. Mal gucken, ob wir dazu heute was finden. So oder so ist klar, ohne die Mittel des VS, ohne die Unterstützung des VS, würde die Nazi-Szene in Deutschland und damit auch der NSU ganz anders dastehen. Das muss einfach so gesagt werden. Der Anwalt einer der Opferfamilien sagte in einem Interview gerade erst, ohne den VS hätte es den NSU nicht gegeben. Ja, wir haben ja gerade schon ganz kurz von linker Perspektive gesprochen. Und was uns auch wichtig wäre, heute Abend zu besprechen, ist eben, dass diese linke Perspektive eben keine in dem Sinne Außenstehende ist. Also, dass man nochmal die eigene oder die linke Rolle eben in dem Ganzen reflektiert, weil es halt auch sich klar gemacht werden muss, dass eben während die Polizei gegen Migrantinnen ermittelte und die Medien eben von Dönermorden schrieb und da hat die Linke offensichtlich, zumindest ist bisher noch niemand aufgesprungen und hat gesagt, ich wusste es die ganze Zeit schon, hat die Linke das eben genauso auf sich beruhen lassen und das auch noch, nachdem 2006 vor allen Dingen deutsch-türkische Familien und die Angehörigen der Opfer in Kassel mit mehreren tausend Menschen demonstriert haben unter dem Motto kein zehntes Opfer. Ja, von der linken Teilnahme an dieser Demo oder dass das irgendwie bemerkt wurde, ist bis heute nirgendwo was zu lesen. Leider gab es auch ein Transpir, auf dem stand sowas wie in die Richtung Stopp den Nazi-Terror. Ja, das ist ja schon ziemlich bezeichnend. Und ja, letzte Woche ist noch ein Artikel zum Thema im Neuen Deutschland erschienen, wo das noch verteidigt wird, dass man da nicht dabei war. Genau, über diese Dinge wollen wir sprechen eben auch, was die Linke nach dem Auffliegen des NSU so gemacht hat oder nicht gemacht hat. Ja, aber jetzt geben wir ab an Katharina König. Ja, funktioniert? Ja, funktioniert. Also zuerst, da wo ich herkomme, dürfen auch alle nicht rauchen an den jeweiligen Orten. Also da muss nicht geraucht werden, sondern es kann überall auch nicht geraucht werden, finde ich eigentlich die angenehmere Variante, dass da im Miteinander das Ganze geht. Also ich werde hier vorne nicht rauchen, auch wenn ich Kettenraucherin bin, weil ich es unfair finde, wenn ich das mache und die anderen nicht rauchen dürfen. Von daher, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann eine Pause einzulegen, dass alle mal rauchen können oder sowas in der Richtung. das steigert halt die Konzentration. Das ist jetzt eine Empfehlung an die nicht rauchenden Menschen hier unter uns. Kann ich jedenfalls von mir so sagen. Vielleicht eins noch zur Vorstellung von mir. Ich bin im Jena der 90er Jahre groß geworden. Ich kenne die drei, die heute überall als NSU durch die Presse und Medien geistern, noch als ganz klassisch Nazis, so wie sie in den 90er Jahren ausgesehen haben, wie einige Medien, die auch heute Nazis noch gerne verkaufen, also mit Springerstiefeln, weißen Schnürsenkeln und so weiter und so fort. Bekannte von mir sind auch von Bönhardt bzw. Zschäpe zusammengeschlagen worden. Das waren im Jena der 90er Jahre keine Unbekannten, sondern die gehörten mit zu den Nazis, die man kennt. Das gibt es ja so in jeder Stadt, dass es eine Führungsklique mehr oder weniger gibt von Neonazis, die alle, die sich im alternativen Spektrum bewegen, selbst wenn sie selber sich gar nicht der Antifa zurechnen sollten, namentlich und vom Äußeren her bekannt sind. Und dazu gehörten Mundlos, Bönhardt und Zschäpe, aber eben auch Wohlleben, der als einziger NSU-Unterstützer noch in U-Haft sitzt. Der Rest ist ja sehr wahrscheinlich in irgendeinem Schutzprogramm. Jedenfalls betrifft es Schulze und Eminger und Gerlach, deren Ladungsadressen sind nämlich verrückterweise welche bei der Polizei und keine anderen. Und ist davon auszugehen, dass sie ja eine Kronzeugenregelung oder irgendwas anderes verhandelt haben, damit sie eben nicht mehr entsprechend belangt werden, wie es eigentlich nötig wäre, gemessen an dem, was sie mit zu verantworten haben, und dafür eben komplett auspacken. Vorweg ganz kurz, wo kommt NSU her und wo sind sie entstanden, in welchem sozialpolitischen Umfeld? Das Ganze kann man nicht losgelöst betrachten von den rassistischen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre in Gesamtdeutschland, also Rostock, Solingen, Mölln, Hoyerswerda. Das sind die Namen, die man kennt, aber 91, 92 gab es insgesamt über 200 rassistisch motivierte Übergriffe auf Asylbewerberheime. In Thüringen waren es allein 40, die es gegeben hat. Und in diesem Hintergrund entstehen die einzelnen Neonazi-Kameradschaften, insbesondere in Ostdeutschland. Ich glaube, in den alten Bundesländern hat es die Kameradschaften schon länger gegeben. In Ostdeutschland entstehen die ab 91, 92 und da insbesondere vor dem Konzept des führerlosen Widerstandes. Und das ist auch das, was NSU ja faktisch auszeichnet, dann ab dem Moment des Untertauchens. Ab 94 gibt es in Ostthüringen, das ist Jena, das ist Gera, Erfurt kann man noch mit hinzurechnen, die Anti-Antifa, das ist das Konzept von Christian Worch, der hatte das 92 das erste Mal irgendwo öffentlich in, ich weiß gar nicht in welcher Neonazi-Zeitschrift, aber hat er es öffentlich gemacht, inklusive dem Konzept der national befreiten Zonen, also sich in Stadtteilen anzusiedeln, sich entsprechend gesellschaftskonform zu verhalten und damit in der bürgerlichen Gesellschaft anzudocken und dort als die angenehmeren politischen Gruppierungen wahrgenommen zu werden und in der Konsequenz dafür zu sorgen, dass sich alternative Punks, Jugendliche, aber eben auch Migranten in den Stadtteil nicht mehr blicken lassen können. Das passiert in Jena, das passiert in Lobeda und Winzerla, das sind verrückterweise dann auch die zwei Neubaustadtteile, in denen nicht nur national befreite Zonen stehen, sondern in denen es auch noch eine ganz praktische Unterstützung gibt, nämlich durch die vor Ort angesiedelten Jugendzentren, die beide von der Stadt finanziert sind und beide in einem Bundesprogramm oder über ein Bundesprogramm finanziert werden. Da war damals Angela Merkel noch für zuständig, die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit. Im Winzerclub hatten sie einen Bandproberaum, wo Nazi-Bands proben konnten, wo es am Wochenende Nazi-Konzerte gegeben hat und wo sie letztendlich bestimmt haben, was dort stattfindet und was nicht. Einer der Sozialarbeiter, der damals schon dort gearbeitet hat und heute immer noch dort angestellt ist, hat ausgesagt, dass Mundlos ihm gegenüber mal Auschwitz und den Holocaust als solches geleugnet hätte und er wäre nicht in der Lage gewesen, darauf zu reagieren, hätte diese Aussage, dieses Zitat so stehen lassen in einer Jugendgruppe von circa 15, 20 Jugendlichen und wäre gegangen. Und so ist eben mit Neonazi-Sprech umgegangen worden in diesen Räumlichkeiten von der akzeptierenden Jugendarbeit. Besseres Beispiel gibt es nur noch aus Weimar vom Dichterweg. Das war ein von Nazis besetztes Haus. das dann über dieses AGAG-Programm von Frau Merkel gefördert wurde. Und da gibt es ein herrliches Foto, wie Frau Merkel mit Nazis vor dem Dichterweg steht, um ihr Jugendprogramm berühmt zu machen. Und im Hintergrund weht die Reichskriegsflagge. Also das ist sozusagen das Bezeichnende für 90er Jahre in Ostdeutschland. Betrifft nicht nur Thüringen, sondern betrifft genauso Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ja, alle ostdeutschen Bundesländer. Hintergrund des Ganzen ist es, ich nenne es jetzt mal Konflikte, die es zwischen linken Jugendlichen und rechten Jugendlichen gegeben hat, wurden reduziert auf ein Gewaltproblem zwischen rivalisierenden Jugendgruppen. Der politische Hintergrund wurde komplett ignoriert und damit eben auch entpolitisierte Jugendarbeit angesiedelt. Und diejenigen, die politische Jugendarbeit gemacht haben, gibt es leider sehr wenige, aber die gab es, die sind dafür noch diffamiert worden und denen wurden in der Konsequenz dann eben auch oft die Gelder gestrichen, weil sie polarisieren würden, ohne Feindbilder in Personen von Neonazis nicht leben könnten und ähnliches mehr. In diesem Umfeld werden Mundlos, Bönhard, Zschäpe groß in der Anti-Antifa Jena, die sich dann später umbenennt in den Nationalen Widerstand Jena. Diese nationalen Widerstandsgruppen gründen sich in allen Städten in Thüringen und werden ab 96 unter dem Dach des Thüringer Heimatschutzes zusammengefasst. Thüringer Heimatschutz ist wirklich nichts anderes gewesen als eine Dachorganisation dieser einzelnen Kameradschaftssektionen, angeleitet und angeführt von Tino Brandt aus Saalfeld-Rudolstadt. Tino Brandt kommt ursprünglich allerdings aus Coburg und hat in Coburg beim Verlag Nation und Europa, heute heißen die nicht mehr Nation und Europa, sondern Die Zukunft oder irgend sowas, also jedenfalls der größte Monatszeitschrift der Neonazis, da war er angestellt und hatte zumindest in Absprache mit Kai Dalek, wer den kennt, der war ja im Bayern V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutzes, dann auch seine Dienste beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz aufgenommen. Der Thüringer Heimatschutz hat es geschafft, es innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von zum Teil sogar weniger als einer Stunde, mehrere Dutzend und zum Teil dann bis zu 150, 200 Neonazis irgendwo auf der Straße waren. Ich habe das einmal erlebt. Am 3. Oktober 93 standen plötzlich knapp 300 Neonazis vor dem Tor der JG Stadtmitte. Das ist in den 90er Jahren so eine der wenigen Räumlichkeiten in Jena gewesen, wo man sich als alternative Jugendliche aufhalten konnte und haben versucht, das zu stürmen. Die Polizei ist gerufen worden. Die Polizei kam nach circa 30 Minuten. Also in der Zeit hätte das alles auch schon erledigt sein können. Die kamen über die Tore geklettert, wie so ein Zombie-Film. Ich habe das heute noch vor mir wieder, diese ganz klassischen Klatzen mit Springerstiefeln und dann eben auch, es wurde geschossen, also Schreckschusspistolen, ähnliches mehr. Das war relativ Normalzustand. Zum Normalzustand gehörte genauso dazu, dass nachts mit Autos auf Jagd gegangen wurde, um entweder Migranten zu erwischen oder eben Jugendliche, junge Erwachsene, Leute, die sich politisch engagieren, die zum Teil einfach nur nicht in das Weltbild der Nazis passen. Sehr beliebt war, dass jungen Frauen Zigaretten in der Brustgegend ausgedrückt wurden, Hakenkreuze irgendwo einzuritzen und ähnliches mehr. Das war mindestens in der Woche 3 bis 4 solcher Vorfälle, die von der Polizei komplett ignoriert wurden. Wenn man hingegangen ist und Anzeige gemacht hat, wurde zwar aufgenommen, ist nie was passiert, ist nie jemand ermittelt worden, selbst wenn Name und Adresse der handelnden Neonazis dazugegeben wurde. Der Thüringer Heimatschutz sorgt aber auch für den ideologischen Hintergrund, die politische Bildung im weitesten Sinne für die Neonazis. Das findet statt durch Stammtischtreffen, die es wöchentlich gegeben hat in Heilsberg ab 96. Das ist ein ganz kleines Kacknest in der Nähe von Saalfeld. Dort haben sie eine Gaststätte angemietet und dort eben sich große Neonazi-Führer eingeladen, die ihn über solche Sachen wie Aussagen bei Polizei entsprechende Handlungsanweisungen gegeben haben, die ihn aber insbesondere die Nazis vorbereitet haben auf die Dienstzeit bei der Bundeswehr. Für Nazis war es damals normal und ist es heute zumindest meines Wissens auch noch, dass man natürlich versucht, bei der Bundeswehr Dienst zu tun und das deswegen, weil man darüber eben den Dienst an der Waffe erlernt. Der MAD, der militärische Abschirmdienst, führt allerdings im Vorfeld mit allen, die sich bei der Bundeswehr bewerben oder die ja von denen zum Teil auch bekannt ist, dass sie der rechten Szene zuzuordnen sind, entsprechende, ich nenne es mal Einstellungsgespräche, um eben zu verhindern, dass Neonazis in die Bundeswehr kommen. Das war auch damals schon ihr Ansatz und Konzept. Allerdings haben eben die Neonazis A, die Vorbereitung bekommen, wie sie das umgehen können, dass klar ist, wie tief sie in der Nazi-Szene drinstecken. Und B, ich habe jetzt mittlerweile einige solcher MAD-Befragungsprotokolle gelesen, die Nazis sagen, dass sie Nazi sind und für den MAD ist es okay, dass sie Nazis sind. Die werden trotzdem in der Bundeswehr aufgenommen und sie dürfen trotzdem ganz klar nicht nur den Dienst an der Waffe, sondern auch in die entsprechenden Einheiten, wo sie mehr lernen, als nur mal ein Gewehr in der Hand zu halten. Das ist typisch für Heilsberg 96, 97, Nazis zu politisieren, Nazis Informationen mitzugeben. Und dazu kommt dann die Struktur, die, also mal zum Hintergrund, heutzutage hat jeder ein Handy, Internet ist Standard, kriegt man überall. War jetzt in den 90er Jahren nicht das Normale. Ein Handy kostet so 900 bis 1100 Mark. Und dazu dann entsprechend noch der Vertrag, wo die Minute irgendwie, keine Ahnung, eine Mark 50 oder 2 Mark kostet. Nazis hatten verrückterweise fast alle Handys. Heute ist klar, ein Großteil dieser Handys ist über den Verfassungsschutz finanziert worden. Tino Brandt hat des Öfteren angeblich sein Handy verloren und daraufhin entsprechende Summen vom Thüringer Landesamt zur Verfügung gestellt bekommen, damit er erreichbar ist. Er hat die Handys dann eben weitergegeben an seine Kameraden und zum Teil auch vertickt an seine Kameraden, weil er so viel Geld brauchte oder wie auch immer. Vom Thüringer Heimatschutz, der übrigens bis 2001 bestanden hat, 2001 hat der sich formal öffentlich offiziell aufgelöst, hat was damit zu tun, dass im Jahr 2001 Tino Brandt enttarnt wird und er der große Führer des Thüringer Heimatschutzes ist, gehen bis zur Auflösung wöchentlich Übergriffe aus auf Jugendliche und eben ja Punks, vor allem Antifas, sofern sie das wissen. Schwarze Listen werden geführt mit Adressen von Leuten, die sich engagieren. Aber es werden auch schwarze Listen geführt von Polizisten, die versuchen, den Thüringer Heimatschutz einzudämmen. Das ist eine Information, die ich selber nie gedacht und geglaubt hätte, aber es stimmt. Es gab in den 90er Jahren und Anfang der 2000er einige sehr engagierte Polizisten, die versucht haben, die rechte Szene einzudämmen beziehungsweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen diese vorzugehen. Hat leider nicht wirklich funktioniert. Tino Brandt kennen alle als V-Mann. Er ist allerdings nicht der Einzige, der in den 90er Jahren geführt wird in Thüringen. Dazu gehört ebenso noch Thomas Dienel, das ist der Gründer der Deutschnationalen Partei gewesen, der im Spiegel Reportagen auftritt mit Hitlergruß, mit Holocaustleugnung, mit einer kompletten Verleugnung des Dritten Reiches und dazu aufruft, das Dritte Reich wiederherzustellen und die Deutschen müssen sich entsprechend wehren. Verfahren hat er dafür nie ranbekommen. Was er bekommen hat, ist Geld als V-Mann des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutzes. Wer auch noch Geld bekommen hat, ist der Sektionsleiter der Thüringen-Sektion von Platt und Anna. Das war Marcel Degner. Im Untersuchungsausschuss befragt, inwieweit Platt und Anna denn in Thüringen eine Rolle gespielt hätte, wurde das vom V-Mann-Führer von Marcel Degner verleugnet. Das hätte nie eine Rolle gespielt. Das wäre nur eine Bezeichnung gewesen, die Marcel Degner sich selber gegeben hätte. Nachdem dann entsprechende Presseberichte, aber auch Antifa-Recherchen vorgelegt wurden, wie viel Konzerte, wie viel Spenden, Sammelaktionen, gerade auch für die drei Untergetauchten, es in den 90er Jahren gegeben hat, musste er dann eingestehen, dass er wohl nicht wirklich Bescheid wusste über das, was sein V-Mann da alles so getan hat. Wir reden übrigens bei Tino Brandt über eine Summe von insgesamt 100.000 Euro, die er in dem Zeitraum erhalten hat. Um das mal deutlich zu machen, der Durchschnittslohn heute in Thüringen beträgt 1.200 Euro und Tino Brandt hat allein über diese V-Mann-Gelder 1.800 Euro in den 90er Jahren erhalten, monatlich. Da war, glaube ich, das auch noch ein bisschen mehr wert sozusagen, als was es heute wert ist. Und was richtig gesagt wurde, zusätzlich zu den rein Finanzleistungen gibt es dann eben die, ich nenne es mal infrastrukturelle Unterstützung, gibt es aber eben auch die Unterstützung, wenn die Polizei Ermittlungsverfahren gegen Tino Brandt führt. Davon gab es insgesamt 35, kein einziges von den 35 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruch, schwerer Körperverletzung und ähnlichem mehr, ist zu irgendeinem Ergebnis gekommen. Alle sind eingestellt worden, beziehungsweise haben mit einem Freispruch für Tino Brandt geendet. Wir sind in den 90er Jahren in einer Atmosphäre, die gekennzeichnet ist von einer letztendlich beherrschenden Jugendkultur, die rechtsgeprägt ist. Insbesondere im ländlichen Raum, und Thüringen ist sehr ländlich, gibt es eigentlich kaum Jugendliche, die sich irgendwie dagegen stellen und die sich dagegen versuchen zu wehren. Also die Variante ist: A, man wird Teil der Neonazi-Szene. Oder B, man hält sich zurück und äußert sich überhaupt nicht zu dem, was dort vorgeht. In den Städten gibt es kleinere Gruppen, die versuchen, dem was entgegenzusetzen. In Saalfeld, das ist die Burgfeste des Thüringer Heimatschutzes, wird für 1997 eine bundesweite Antifa-Demonstration angemeldet unter dem Motto „Den rechten Konsens brechen“. Das ist die erste Antifa-Demonstration nach der Wiedervereinigung, die verboten wird. In Konsequenz fahren trotzdem, die Netzwerke funktionieren noch nicht so ganz, fahren trotzdem ca. 500, 600 Leute nach Saalfeld, um dort eben spontan Demonstrationen durchzuführen. Das funktioniert nicht. Die werden alle am Bahnhof weggehaftet, sitzen zum Teil über 48 Stunden in den Gefangenen-Sammelstellen, die es in Saalfeld gibt. Das Verbot wurde übrigens angeordnet vom linken Innenminister, also von einem SPD-Innenminister, der sich selber der linken SPD zuordnet und der dafür gesorgt hat, dass alle im Anschluss ein Verfahren ranbekommen haben. 98 kommt es zur Wiederholung dieser Demonstration beziehungsweise zu einem erneuten Versuch. 5000 Menschen demonstrieren in Saalfeld gegen den rechten Konsens. Wie gesagt, Thüringer Heimatschutz hat dort seine Hochburg. Dort ist Heilsberg, der Stammtischort, die Gaststätte, in der sie sich wöchentlich treffen können. Dort wird auch wenige Wochen vorher das bis dahin größte Waffenlager der rechten Szene ausgehoben. Nämlich im Umfeld dieser verbotenen Demonstration. Der Landrat in Saalfeld-Rudolstadt erklärt noch kurz vor der Demonstration, dass es nicht hinnehmbar wäre, dass die Linken nach Saalfeld kommen und den Standortfaktor damit beschädigen und damit dafür sorgen, dass der touristische Wert von Saalfeld massiv sinkt. Zwei Wochen später wird Jana Georgi, das ist dann am 26.03.1998, ein 14-jähriges Mädchen, das der linken Szene zugehörig ist, von Neonazis abgestochen und ermordet. Das ist die Phase, in der wir uns in den 90er Jahren befinden, und das ist die Phase, in der Mundlos, Bönhardt und Zschäpe groß werden, die mehrfach an diesen Stammtischtreffen in Heilsberg teilnehmen, die an allen Demonstrationen teilgenommen haben, die es in Jena gibt, die es in Saalfeld gibt, an spontanen Aktionen, wenn es um Übergriffe gegen alternative Zentren geht und ähnliches mehr. Das war jetzt kurz zum Hintergrund, wo die drei herkommen. War das zu lange? Geht. Soll ich einfach weiter? Ja, machen? Mach ich einfach weiter. Okay. Es kommt öfter die Frage, was den NSU auszeichnet. Und ich sage, den zeichnet eigentlich nichts aus. Letztendlich ist NSU die Konsequenz dessen, was Nazis seit, weiß nicht wie viele Jahren erzählen, was sie seit mehr als 20 Jahren schreiben, was sie seit mehr als 20 Jahren wollen. Der einzige Unterschied ist, wenn die Kaltblütigkeit sozusagen hinzugehen, mit einem Schuss ins Gesicht Menschen umzubringen. Das ist der einzige Unterschied meines Erachtens im Vergleich zu anderen Neonazi-Gruppierungen, die zumindest diese Forderung auf Deutschland reinzuhalten, Deutschland weiß zu halten, arisch zu halten und unterscheidet. Also sonst sehe ich zumindest keinen Unterschied und sage, dass den NSU, wenn überhaupt, auszeichnet, dass das, was Nazis seit Jahren fordern, seit Jahren erzählen, dass sie das in die Tat umgesetzt haben. Sie sind nicht die Einzigen, die es in die Tat umsetzen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass sich über die 10 Morde des NSU sehr viel Menschen empören und im Vergleich dazu die anderen Morde und die anderen Übergriffe, die tagtäglich geschehen, fast unter die Decke gekehrt werden. Natürlich ist es eine Spezifik, dass 3 Menschen 10 Menschen umbringen und über 13 Jahre nicht gefasst werden. Ansonsten gibt es allerdings, zumindest nach meinem Blickwinkel, keinen Unterschied zwischen den Morden, die 3 begangen haben, und den Morden, die bis heute begangen wurden. Immerhin 182 sind es, die die Frankfurter Rundschau zusammen mit anderen Medien aufgelistet hat und die von der Amadeo-Antonio-Stiftung jetzt erst auf dem aktuellen Stand sozusagen gebracht wurden. Was sie vielleicht noch auszeichnet, ist, meiner Meinung nach haben sie nicht im Untergrund gelebt. Das ist kein Verstecken, was sie über die 13 Jahre betrieben haben, sondern sie sind komplett in der Gesellschaft in Chemnitz und später dann in Zwickau aufgegangen. Das lässt sich auch aus den Akten herauslesen, dass sie am Wochenende im Keller einen Raum hatten, wo sie mit ihren Nachbarn Skat gespielt haben, beziehungsweise sich zum Wein- und Biertrinken getroffen haben. Im Keller fand man dann auch ein Bild von Adolf Hitler. Auf die Frage an die Nachbarn, wieso dort ein Bild von Adolf Hitler steht, kam, das stand schon immer hier. Das hat uns nicht weiter interessiert. Das gehört halt hier in diesen Kellerraum mit rein. Das ist Sachsen, und Sachsen ist ja sowieso ein bisschen kritisch zu beäugen oder mehr als kritisch zu beäugen, aber kennzeichnet, glaube ich, so in einem gewissen Sinne Durchschnittsgesellschaft, die nicht nur in Sachsen, nicht nur in Thüringen, sondern die bundesweit besteht und existiert. Nämlich, sobald ich mich anpasse, sobald ich Teil einer dumpfen Mehrheitsmeinung bin und dieser dumpfen Mehrheitsmeinung angehörig ist, insbesondere der Rassismus, brauche ich mich nicht mehr zu verstecken und brauche ich keine Sorge mehr zu haben, irgendwann und irgendwo aufzufliegen. Was sie Teil der Gesellschaft waren, ist, wie sie in Zwickau und dann ja insbesondere in Zwickau gelebt haben. Um mal sich die Wohnung vorzustellen, und da ist übrigens spannend, wie viel Geld haben die überhaupt bei ihren Überfällen erbeutet und inwieweit konnten sie mit diesem Geld über die 13 Jahre leben. 650.000 Euro sind es circa, die über die Banküberfälle erbeutet wurden. Die Wohnung in Zwickau besteht aus 2 Wohnungen, die zusammengelegt ist, und in dieser Wohnung, einer dieser Wohnungen befindet sich so eine Art Panic Room, der von innen mit Metall abgesichert ist, der schusssicher ist, in den man nicht so einfach eindringen kann. Und in diesem Raum befinden sich dann, nachdem die Frühlingsstraße 26 in die Luft gegangen ist und das Ganze durchsucht wird, befinden sich über 20 verschiedene Waffen, Granaten und ähnliches mehr. Allein diese 2 Wohnungen haben mehr gekostet, als ein normaler Mensch in Zwickau monatlich verdient. Also ich glaube, circa 1.000 Euro waren die Mietkosten, die dafür hinzulegen waren. Der Umbau kostet, wenn man das machen lässt, von einer Fachfirma circa 40.000 Euro. Die Waffen, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das kostet. Die Urlaube, die sie gemacht haben, und das nicht nur auf Fehmarn, sondern auch übrigens bei Holger Gerlach, der ja jetzt als einer der Unterstützer mit angeklagt ist, kostet allein dieser Fehmarnurlaub also an der Ostsee mit diesem Wohnwagen, also die haben den ja mehrfach gemacht. Einmal waren 5.000 Euro Kosten und das zweite Mal waren sie dann länger dort. Das waren dann 7.000 oder 8.000 Euro. Wenn man das alles zusammenrechnet, auf die 13 Jahre addiert, die 650.000 Euro können eigentlich nicht ausgereicht haben, um im Untergrund, in Anführungszeichen, zu existieren. Wenn man dann noch weiß, dass sie die Schecks an verschiedene Neonazi-Organisationen geschickt haben, unter anderem an den Weißen Wolf in Rostock, Scheck über 2.500 Euro, an den Fahnenträger, ein weiteres Neonazi-Magazin, auch nochmals 2.500 Euro. Das sind nur die gefunden wurden. Da muss irgendwo anders noch Geld hergekommen sein, ist zumindest die Unterstellung, die wir aufmachen, weil wir nicht glauben, dass das Geld ausgereicht hat, um über die 13 Jahre zu bestehen. Das Konzept des führerlosen Widerstandes, was ich ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte, ist das, was NSU kennzeichnet. Es ist nicht so, dass Cepe nur die Freundin von ist. Das wird ja häufiger wird das so angenommen, dass Neonazi-Frauen, wenn überhaupt, nichts zu sagen haben, beziehungsweise als Weibchen sozusagen mit hinterherlaufen. Das stimmt für Zschäpe weder in den 13 Jahren, noch stimmt das für die 90er Jahre. Zschäpe war eine der wenigen Frauen, die in den 90er Jahren als Neonazi-Frau bekannt war. Und das deswegen, weil sie selber mit zugeschlagen hat und weil sie selber auch, hört sich jetzt etwas platt an, weil sie selber gesprochen hat. Also selber auch politische Äußerungen getätigt hat und in dieser Dreierkonstellation, in der die untertauchen, gibt es keine Führungsrolle. Ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber die Unterstellung geht zumindest bei mir aus von dem, wie ich sie in den 90er Jahren wahrgenommen habe und wie sie auch Freunde von mir wahrgenommen haben, dass da niemand derjenige ist, der den Ton angibt, der sagt, wer wie wo was zu tun hat. Was zutrifft, ist, dass Mundlos schon der Intelligentere war. Bönhardt ist wirklich ein Trottel gewesen, also ein Trottel in dem Sinne, dass er außer zuschlagen nicht viel konnte. Aber das bedeutet nicht, dass Bönhardt in der Beziehung zu Mundlos Zschäpe, also in dieser Dreierkonstellation, einen niedrigeren Status gehabt hätte. Also mir passt diese Einordnung, die über die Presse geht, nicht ganz. Mundlos der Intellektuelle, Bönhardt der Schläger und Zschäpe die Hausfrau oder das Weibchen, das zu Hause auf die zwei wartet, denen das Essen zubereitet und ansonsten für die nette Atmosphäre sorgt, wenn man nach Hause kommt. Die funktionieren nur zu dritt, also in dieser Konstellation, und sie funktionieren nur durch das Netzwerk beziehungsweise die Unterstützung, die sie erhalten. Und das, ich hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme, ohne dass es zu kompliziert wird. Die Unterstützung beginnt spätestens 94. Thomas Starke, übrigens V-Person des Berliner Landeskriminalamtes, damals einer der Führungspersonen von Platt und Anna Sachsen, kommt ins Gefängnis und Mundlos und Zschäpe sind diejenigen, die über die HNG, das ist sozusagen Gefangenenhilfe der Neonazis, für Starke zuständig sind. Sie besuchen mehrfach Starke im Knast. Es gibt Briefaustausch, der übrigens bei der Garagendurchsuchung gefunden wird und über den man hätte feststellen können, dass es einen Kontakt nach Sachsen gibt, wo sie möglicherweise hin abtauchen. Starke ist auch derjenige, der ihnen dann 95 anderthalb Kilogramm TNT besorgt. Und mit diesem TNT werden dann A, die Briefbombenattrappen hergestellt und B, die auch direkt ein Anschlag in Stadtroda mit einer zündfähigen Rohrbombe in einem, ja, mit einer Flüchtlingsunterkunft. Thomas Starke ist kurzzeitig mit Beate Zschäpe liiert, das ist aber uninteressant für das Gesamte. Entscheidend ist da, dass trotz dieser unterschiedlichen Beziehungen, die die vier untereinander immer wieder haben, Thomas Starke über die Jahre der engste Kontakt zu Mundlos, Bönhardt und Zschäpe bleibt. Und das ist wiederum nachvollziehbar über A, die Telefonliste, die 98 bei der Durchsuchung in Mundlos Garage gefunden wird, und ist nachvollziehbar über Briefe, die nach dem Gefängnisaufenthalt von Mundlos, von Starke bei Mundlos gefunden werden. Also seit 94 ständigen Briefkontakt zu Thomas Starke, seit 95 sehr enge Beziehungen bis hin zu A-Beziehungen mit Zschäpe, dann kommt einmal monatlich, kommt circa Konzertbesuche dazu. Dazu kommt dann das TNT, das besorgt wird, worüber es übrigens auch Nachweise schon 98 gegeben hat. Und von daher, das ist die erste Person, bei der man hätte ansetzen können, nachdem sie untergetaucht sind. Thomas Starke, V-Person des Berliner Landeskriminalamtes. Die nächste Unterstützergruppe, und dann muss man wirklich von einer Gruppe sprechen, ist Platt und Anna im Gesamten. Einmal Thüringen, Marcel Degner, V-Person des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, der bei mehreren Konzerten Spenden für die einsammelt und der mehrfach versucht, Geld für die drei im Untergrund zu übergeben und dem dann mitgeteilt wird, die drei bräuchten kein Geld mehr, sie hätten mittlerweile andere Wege gefunden, um zu existieren. Noch dazu kommt aber Jan Werner. Jan Werner ist in den 90er Jahren derjenige, bis Anfang der 2000er Jahre derjenige, der unter anderem die Lanzer-CDs komplett vertreibt. Und er ist der Sektionsleiter vom Platt & Anna Sachsen. Jan Werner versucht, für die drei Waffen zu besorgen, und das versucht er nicht über irgendjemanden, sondern das versucht er über Carsten Schepanski. Carsten Schepanski alias Piato, V-Mann des Brandenburgischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Das Ganze läuft über SMS. Die SMS werden sogar abgefangen oder werden sogar mitgelesen, wie versucht wird, Waffen zu besorgen. Die Konsequenz davon ist, Brandenburg will lieber die Quelle schützen, als die Informationen über die Waffenbesorgung weiterzugeben. Grundregel beim Verfassungsschutz, Quellenschutz geht vor Opferschutz. Ist mehrfach jetzt im NSU-Verfahren nachzuweisen, dass sie Informationen hatten, die sie aber nicht an die entsprechenden Ermittlungsbehörden, wäre in dem Fall Polizei LKA Thüringen gewesen, weitergegeben haben, weil es eben die eigene Quelle gefährdet hätte. Ist zu Piato ein bisschen was bekannt, zu dessen Hintergrund, oder soll ich kurz was? Der saß, das ist der Gründer des Ku Klux Klans Deutschland gewesen, 92. Der saß im Gefängnis, weil er versucht hat, mit mehreren anderen Neonazis einen Nigerianer totzuschlagen, der auch fast gestorben ist. Sitzt dann im Gefängnis und bietet sich selber aus dem Gefängnis dem Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz an. Die nehmen ihn nur zu gerne, weil Piato Schepanski nicht irgendwer ist, sondern eine der Größen der bundesweiten Neonazi-Szene. Das geht sogar so weit, dass sie ihn aus dem Knast abholen, ihn zu einem Neonazi-Treffen fahren und dann wieder in den Knast zurückbringen, allein um die Informationen von den jeweiligen Treffen zu erhalten. Schepanski fliegt 2002 auf und kommt dann in ein Zeugenschutzprogramm. Wo er heute lebt, weiß keiner. Schepanski sagt in seiner Vernehmung beim Bundeskriminalamt, er kann sich nicht erinnern, jemals irgendwelchen Kontakt mit Jan Werner gehabt zu haben. Er kann sich nicht erinnern, dass es diesen SMS-Verkehr gegeben hat. Er kann sich nicht erinnern, dass es Mundlos, Bönhard, Schäpe gegeben hat. Die drei Namen wären ihm sowieso unbekannt. Das ist jetzt die Blood and Honor-Ebene. Dazu kommen allerdings dann weitere Gruppen. Der Ku Klux Klan ist ja ein bisschen höher gegangen durch Baden-Württemberg und die Kontakte insbesondere in Polizeikreise, also mehrere Polizisten, die Mitglieder des Ku Klux Klan waren. Es hätten übrigens mehr Polizisten sein wollen, Mitglieder des Ku Klux Klans. Allerdings hat Achim Schmid, Führer des Ku Klux Klans in Baden-Württemberg, die Polizisten nicht als Mitglieder aufgenommen, weil, Achtung, sie waren ihm zu rassistisch. Und das funktioniert ja nicht. Achim Schmid, V-Mann des baden-württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der in Auftrag den Ku Klux Klan in dieser Form auch gründet, der mit Geldern des baden-württembergischen Landesamts für Verfassungsschutz dann unter anderem in die USA fliegt, um dort an internationalen Ku Klux Klan-Treffen teilzunehmen. Das sind jetzt nur die größten, die bisher bekannt sind. Dazu kommen kleinere, in Anführungszeichen, Kai Dalek, ganz am Anfang schon mal eine Rolle gespielt. Das Thule-Netz, ich weiß nicht, ob das einigen noch was sagt, das ist, muss man so als ein Vorläufer des Nachrichtenaustausches in den 90er Jahren in der Neonazi-Szene betrachten, Mailbox-System, über das Informationen zu anstehenden Demonstrationen, zu anstehenden Aktionen und ähnlichem mehr weitergegeben wird. Kai Dalek, V-Mann in Bayern, kriegt Geld dafür, um das Thule-Netz aufzubauen. Das Thule-Netz ist sozusagen ganz direkt vom Bayerischen Landesamt mitfinanziert worden. Kai Dalek ist auch derjenige, der den fränkischen Heimatschutz in Bayern aufbaut. Der fränkische Heimatschutz ist das Äquivalent zum Thüringer Heimatschutz gewesen. Und Tino Brandt ruft, nachdem er das erste Mal vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz angesprochen wurde, Kai Dalek an und fragt ihn, sag mal, ist das okay, wenn ich hier ein Gespräch mit dem Verfassungsschutz führe? Und Dalek sagt ihm, mach das ruhig, gib denen aber nur Teil der Infos und sprich das mit deinen Kameraden ab. So wird Tino Brandt dann auch die kommenden 6, knapp 7 Jahre als V-Mann agieren. Es kommt noch mehr dazu. Es kommt Toni Stadler dazu, der auch V-Mann war des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der in Dortmund lebt. Und da gibt es eine bis heute nicht klar belegte Geschichte von einem Taxifahrer, der als V-Person der Dortmunder Polizei gearbeitet hat und der insbesondere in der Rocker-Szene und in der Neonazi-Szene in Dortmund eingesetzt war. und der erzählt, dass er im Jahr 2006, zwei Tage vor dem Mord, mit Toni Stadler an den Hauptbahnhof gefahren ist, um zwei Personen abzuholen. Eine der Personen war Uwe Mundlos, die andere Person war eine Frau, die konnte er allerdings nicht erkennen. Und dass Uwe Mundlos Toni Stadler eine Waffe nach vorne gegeben hätte und Toni Stadler sich dann gegenüber ihm, dem Taxifahrer, euphorisch geäußert hätte: Schau mal, ich habe doch gesagt, es ist kein Problem, eine Waffe zu besorgen. Toni Stadler, wie gesagt, V-Mann aus Sachsen, zum damaligen Zeitpunkt schon aufgeflogen, und der Taxifahrer V-Person der Dortmunder Polizei. Ringsum NSU steht komplett ein Netzwerk von V-Personen, die allerdings keine Informationen an die jeweiligen Verfassungsschutzämter geben, beziehungsweise die Informationen, die sie geben, werden von den Verfassungsschutzämtern nicht an die Ermittlungsbehörden weitergegeben, und es wird damit auch nicht umgegangen im Sinne von: Wir probieren jetzt mal, die drei zu bekommen. Jetzt kann man im Nachhinein natürlich unterstellen, man wusste nicht, dass sie 10 Menschen ermorden, wusste auch nicht, dass sie mehrere Banküberfälle begehen und. Aber man hätte spätestens ab dem Moment, wo die Information gekommen ist, die drei benötigen kein Geld mehr, hellhörig werden können. Die drei leben im Untergrund, die drei sind nirgendwo offiziell sozusagen in der Lage, einen Job auszuüben oder. Das heißt, allein das wäre eigentlich für Polizisten, und das stelle ich jetzt mal, Grund genug gewesen, hellhörig zu werden und zu überlegen: Hey, okay, wir schauen uns mal die Banküberfälle in den letzten Wochen und Monaten an. Voraussetzung dafür wäre allerdings gewesen, dass die Polizei überhaupt diese Information hat, und da ist wieder Quellenschutz geht vor. Die Information ist nie aus den Landesämtern für Verfassungsschutz rausgegangen an die ermittelnden Polizisten. Wow. Eins noch zu den ganzen V-Personen. Thorsten Heise, das ist Name bekannt. Nicht, ist sozusagen der Kameradschaftsführer, der aus Niedersachsen, ehemals FAP-Mitglied, kommt aus Niedersachsen 2003 nach Thüringen, kauft sich dort ein großes Gut in Fretterode und baut dort die Gegenbewegung zu Frank Schwert, dem NPD-Landesvorsitzenden, auf, will selber der NPD-Chef von Thüringen werden. Thorsten Heise hat 2007 ein Treffen mit Tino Brandt. Das zeichnet er selber mit einem Tonband auf. Ist ein bisschen verrückt, 2007. Tino Brandt ist irgendwie schon 6 Jahre lang aufgeflogen. Man unterstellt ja, die Nazis haben mit ihren V-Leuten nichts mehr zu tun. Stimmt aber gar nicht. Die V-Leute bleiben alle weiter in der Neonazi-Szene drin und sind auch alle weiter akzeptiert. Thorsten Heise zeichnet jedenfalls ein Gespräch mit Tino Brandt auf, in dem es unter anderem darum geht, wie funktioniert überhaupt der Verfassungsschutz? Was macht der? Wie ist der aufgestellt? Haben die Informationen über uns? Wie sicher sind diese Informationen? In dem Gespräch geht es um Waffen und woher man Waffen besorgen könnte. Und in dem Gespräch geht es auch um Mundlos, Bönhardt und Zschäpe. Im Jahr 2007, vollkommen losgelöst von irgendwas, geht es darum, wo sind damals die gesammelten Gelder für die drei hingegangen, wer hat die Gelder bekommen und was machen wir mit den Informationen, die wir haben. Thorsten Heise wurde zu diesem Gespräch vom Bundeskriminalamt nachvernommen und er wurde gefragt, wer denn die dritte Person neben Tino Brandt und ihm in diesem Gespräch gewesen wäre. Da ließ sich halt die Stimme nicht zuordnen und es ließ sich anhand der geäußerten Informationen, die die Person gegeben hat, auch nicht zuordnen, wo sie herkommt und wer sie ist. Thorsten Heise hat ausgesagt, das ist Kai-Uwe Trinkaus. Kai-Uwe Trinkaus ist V-Person des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz bis zum Jahr 2010. Und wegen Kai-Uwe Trinkaus ist hier mittlerweile der zweite Untersuchungsausschuss in Thüringen im Gange, weil nämlich Kai-Uwe Trinkaus unter anderem dem Verfassungsschutz erzählt hat, dass sie planen, einen Sportverein aufzumachen, offiziell um Federball zu spielen, praktisch aber um Kampfsport zu trainieren, weil sie eine schlagkräftige Truppe von ca. 50 Neonazis benötigen, mit denen sie unter anderem das besetzte Haus in Erfurt angreifen und abfackeln wollen. Das steht so in den Akten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Die haben natürlich nichts damit gemacht, weil Quellenschutz geht vor, aber es gibt diesen versuchten Angriff und es gibt auch den Versuch, das besetzte Haus in Erfurt anzubrennen. Das war für mich ehrlich gesagt bisher eines der größten Schockerlebnisse, dass sogar, wenn sie wissen, es stehen hier Menschenleben auf dem Spiel, nicht in der Lage sind, diese Informationen in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben, sondern im Zweifelsfall sogar noch riskieren, dass Leute, die ihnen höchstwahrscheinlich sowieso nicht genehm sind, dabei draufgehen. Das war jetzt ein bisschen ausführlicher, glaube ich, zum NSU. Zu den Ermittlungen. Danach, ab 2011, ab dem 4. November 2011. Ich muss sagen, ich arbeite mich so ein bisschen an den ganzen V-Leuten und den ganzen Verfassungsschutzämtern und ähnlichem mehr ab. Hat aber auch was damit zu tun, dass es sehr verrückt ist, was da alles in den Akten zu lesen ist und was über die einzelnen Personen, die wir in den Untersuchungsausschüssen anhören, zu hören ist. 4.11.2011, nachmittags, Banküberfall in Eisenach, zwei Männer erschießen sich. Am Sonntag steht fest, am Freitag steht schon fest, das eine ist Uwe Böhnhardt und am Sonntag steht fest, das zweite ist Uwe Mundlos. Der war so zerschossen, dass das nicht mehr zuzuordnen war. Für den Fall, dass ihr euch mal vorhabt umzubringen, macht es nicht mit einer Pumpgun in den Mund rein. Das sieht echt schrecklich aus. Auch wenn es ein toter Nazi ist, ist das trotzdem noch sehr widerwärtig, das zu sehen. Am 8.11.2011, das ist der Dienstag, gibt es im Bundeskanzleramt ein Zusammentreffen der höchsten Personen in Sicherheitsbehörden. Also Bundesamt für Verfassungsschutzpräsident ist da, BKA-Präsident ist da, Generalbundesanwalt ist da. Und es geht darum, man hat schon die Information, es sind Mundlos und Böhnhardt, man weiß, Tschepe fehlt, man weiß, wo die drei herkommen, man weiß, dass die drei damals Sprengstoffanschläge vorbereitet haben, man hat die Waffe von Kiesewetter gefunden, man hat Waffen gefunden, die auf die Morde passen, die einzelnen, und man ahnt sozusagen und weiß, dass ein Eklat ins Haus steht. Der Generalbundesanwalt gibt die Anweisung, keinerlei Akten zu vernichten und gibt die Anweisung, alles, was irgendwie mit dem Thema Rechts zu tun hat, soll zu ihm rüber. Die Konsequenz davon ist, am 11.11.2011 in Köln, Fasching, setzen sich im Bundesamt für Verfassungsschutz Mitarbeiter hin und fangen an, Akten zu schreddern. Am 11.11.2011 Fasching in Köln schreddern die Akten und sie sind das ist ein Freitag noch dazu. Das Schreddern dauert bis abends und sie werden am Freitag nicht fertig, sie machen am Sonnabend weiter. Angeblich sind diese Akten bis heute zumindest in großen Teilen rekonstruiert worden. Ich glaube das nicht, wenn man Akten schreddert, kann man die nicht rekonstruieren. Da kann man vielleicht Teile aus anderen Akten zusammentragen. Geschreddert wurden Teile aus der Operation Rennsteig. Operation Rennsteig war eine gemeinsame Aktion des militärischen Abschirmdienstes, des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Offizielle Aussage des Zwecks der Operation Rennsteig war, dass sie vorhatten, Neonazis, die in die Bundeswehr kommen, im Vorfeld schon entsprechend abzufangen und Informationen über diese zu erlangen. Das Verrückte ist nur, auf der Liste derjenigen, die angeworben werden sollen, stehen auch Frauen. Und wir befinden uns in den 90er Jahren, 98 startet die Operation Rennsteig, da wurden Frauen noch nicht zur Bundeswehr eingezogen, ist demnach faktisch eine Lüge. Geschreddert wurden insgesamt 7 Personenakten. Das ist das, was bisher bekannt ist. Ob das wirklich so stimmt, ob man das glauben kann, ist nun wieder dahingestellt. Unter diesen Personenakten befindet sich die des V-Mannes Tarif, der höchstwahrscheinlich eine der spannenden Rollen innehat. V-Mann Tarif berichtet nämlich aus Thüringen und aus Niedersachsen. Aus Thüringen und aus Niedersachsen gibt es eigentlich nur 2 Personen, die in Frage kommen, zumindest die so auf der Hand liegen. Das ist einmal Holger Gerlach, der als Unterstützer im NSU-Verfahren mit angeklagt ist. Und es ist zum zweiten Thorsten Heise, der jetzt in Thüringen wohnt. Der eine kommt von Niedersachsen nach Thüringen, der andere geht von Thüringen nach Niedersachsen. Inwieweit einer von den beiden Tarif ist nicht wirklich klar. Die Ermittlungen, die dann beginnen rund um die wirklichen Taten des NSU, würde ich sagen, sind mehr oder weniger als chaotisch zu bezeichnen. Chaotisch deswegen, weil überhaupt nicht bekannt ist, wo man ansetzen soll. Man findet in der Frühlingsstraße mehr als Moment, 20 Terabyte Daten, die bis heute noch nicht fertig ausgewertet sind, ist ja auch klar. Man findet unter anderem diese berühmt-berüchtigte DVD über den nationalsozialistischen Untergrund, der Film, der dann zum Teil auch bei Spiegel TV und bei anderen zumindest in Teilen gelaufen ist. Man findet massiv Waffen, man findet massiv Akten, Daten, komplette Personenlisten, wo davon ausgegangen wird, dass es zumindest Planungen gab, weitere Personen anzugreifen oder eben in irgendeiner Art und Weise zu schädigen. Es wird in mehreren Bundesländern ermittelt. Das BKA stellt eine Sonderkommission zusammen, die zu ihrem Höhepunkt aus, ich glaube, knapp 800 Polizisten aus allen Bundesländern, in denen NSU aktiv war, besteht. Diese 800 Polizisten sind aber zum Teil A, vollkommen überfordert, B, haben überhaupt keine Ahnung über die Neonazi-Szene und C, und das ist das Hauptproblem, in dieser gesamten Ermittlung wird davon ausgegangen, dass NSU ein Trio ist. Das ist auch das Hauptproblem des jetzt beginnenden Prozesses in München. NSU besteht übrigens nicht mehr seit dem 7. Januar 2013, wer das noch nicht wusste. Da hat nämlich der Generalstaatsanwalt hat sozusagen den NSU für nicht mehr existent erklärt, weil für eine terroristische Vereinigung brauchst drei, zwei sind tot, es lebt nur noch eine, damit gibt es den NSU als terroristische Vereinigung nicht mehr. Die komplette Anklage, die in München und damit auch das komplette Verfahren, was in München jetzt beginnen wird, zielt darauf ab, Beate Zschäpe zu verurteilen zu einer möglichst hohen Strafe und zielt darauf ab, Ralf Wohleben vielleicht für 5 Jahre, 10 Jahre noch zu verurteilen und das war's. Der Prozess wird auf keinen Fall versuchen, die Netzwerke zu ergründen, die dahinterstehen. Der Prozess wird auch nicht versuchen, zu ergründen, warum die einzelnen Menschen gestorben sind, die vom NSU umgebracht wurden. Darum geht es nämlich in einem juristischen Prozess und Strafverfahren letztendlich überhaupt nicht, sondern nur darum, die einzelnen Personen, denen man noch irgendwas nachweisen kann, und das sind leider sehr wenige, denen man Taten oder Unterstützung nachweisen kann, sozusagen ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Und das wird in der Konsequenz sehr wahrscheinlich auf Beate Zschäpe, Ralf Wohleben und maximal noch kleinere Strafen für Holger Gerlach und Carsten Schulze herauslaufen. Holger Gerlach und Carsten Schulze, wieder zur Erinnerung, die Ladung an die beiden erfolgt über eine Polizeiadresse. Demzufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich in einer Art Zeugenschutzprogramm befinden. Die Untersuchungsausschüsse, die ja auch in einem gewissen Sinne ermitteln und versuchen aufzudecken, haben eine Chance, maximal 20% des Ganzen aufzudecken. Sie haben fast keine Chance aufzudecken, warum die einzelnen Personen ermordet wurden. Sie haben auch fast keine Chance aufzudecken, inwieweit Neonazi-Strukturen in den einzelnen Städten dahinter stecken. Worin sie aber eine Chance haben, ist die Verwicklungen der Sicherheitsbehörden und der Neonazi-Szene aufzudecken. Das funktioniert in Thüringen sehr gut, hat was damit zu tun, dass wir seit September komplett alle Akten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz seit dem Jahr 92 zur Verfügung haben und die auch noch ungeschwärzt zur Verfügung haben. Das sind ausgedruckt 2 LKWs voll Papier voll. Ist natürlich schwierig, da die Nadel im Heuhaufen zu finden, aber macht definitiv in einem gewissen Sinne auch Spaß, da drin zu lesen. Die anderen Untersuchungsausschüsse, sei es in Bayern oder sei es in Sachsen, haben kaum Akten zur Verfügung und das, was sie zur Verfügung haben, ist geschwärzt. Das Problem des Bundesuntersuchungsausschusses ist, dass er im Sommer seine Arbeit einstellen muss und wird und da einen Abschlussbericht verkünden wird. Klar, es stehen Neuwahlen an im September und man muss dann eben im Vorfeld fertig werden. Ursprünglich hatte man sich übrigens im Bundesuntersuchungsausschuss darauf verständigt, im Januar den Abschlussbericht zu geben, damit NSU nicht im Wahlkampf ein Thema wird. Das wäre ja zu schlimm und zu schrecklich gewesen, das Ganze zu thematisieren. problematisch ist, dass es höchstwahrscheinlich keinen zweiten Bundesuntersuchungsausschuss geben wird. Das ist deswegen problematisch, wie in Thüringen, zum Beispiel, wir arbeiten jetzt noch bis Sommer 2014 ungefähr. Wir haben aber nur ein Zugriffsrecht auf die Informationen, die Thüringen angehen, und wir haben auch nur ein Ermittlungsrecht sozusagen auf alles, was mit Thüringen zu tun hat. Was nicht geschehen wird über die Landesuntersuchungsausschüsse, ist beispielsweise den Mord an Michelle Kiesewetter irgendwie aufzuklären, und allein der Ku Klux Klan, die Verwicklung der Kollegen von Michelle Kiesewetter in rassistische Gruppierung, das wäre ja schon mal spannend. Allerdings kann sich dazu die grün-rote Landesregierung nicht durchringen, einen Untersuchungsausschuss auf die Beine zu stellen. Mecklenburg-Vorpommern haben es die Grünen verweigert, einen Untersuchungsausschuss zu errichten, mit der Begründung, dass sie sowieso nicht die einzelnen Nazi-Strukturen ermitteln könnten, sondern wenn, könnten sie nur versuchen herauszufinden, was die Pannen der Sicherheitsbehörden sind. Und die Pannen wären ja ausführlich schon dargestellt worden durch den Innenminister. Na klar, der Innenminister stellt ausführlich dar, welche Pannen in den Sicherheitsbehörden geschehen sind. Dasselbe trifft für Nordrhein-Westfalen zu. In Bayern, der Untersuchungsausschuss ist nicht wirklich tätig in dem Sinne, dass sie A, keine Akten haben, und dass sie B, fast alles in nicht öffentlicher Sitzung machen. Das heißt, die Öffentlichkeit hat kaum eine Chance, Informationen darüber zu bekommen. Thüringen, wie gesagt, wir haben den Vorteil, komplett alle Akten zu haben, und wir versuchen auch alles, was soweit wie es geht, in öffentlicher Sitzung durchzuführen, sodass zumindest die Presse mit dabei bleiben kann. Das heißt, 20% ungefähr an Informationen, an Aufklärung wird es über die Untersuchungsausschüsse geben. Wenn es gut läuft, vielleicht nochmal 10-15% über den Prozess gegen Beate Zschäpe und Unterstützer ab 17. April. Der ist terminiert bis Ende Januar 2014 mit 3 Terminen in der Woche. Immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ab 9 Uhr in München. Die Problematik des Prozesses ist ja, glaube ich, bekannt. 100 Plätze, davon 50 für Medien, 50 für die Öffentlichkeit. Heute ist die Akkreditierungsliste rausgegangen. Unter den 50 akkreditierten Pressevertretern mit festem Platz befindet sich kein einziges türkisches Medium, also kein einziger, nicht die Hürriyet, kein Fernsehsender. Die New York Times, BBC, CNN befinden sich auch nicht darunter. Die sind alle auf Nachrückplätzen und müssen darauf hoffen, dass irgendein Pressevertreter, der aus Deutschland akkreditiert ist, dann doch nicht am Prozess teilnimmt und sie darüber die Chance haben, den Prozess mit zu begleiten und zu beobachten. Eine gewisse Hoffnung gibt es noch, nämlich in der Form, dass die Akten, insbesondere die jetzt im Prozess zur Verfügung stehen, ja auf die Dauer nicht geheim bleiben werden, sondern sehr wahrscheinlich früher oder später öffentlich werden, dass es da auch Zugriffsrechte durch Presse und ähnliches mehr darauf gibt und dass sozusagen über die Jahre eine größere Ermittlungen, also nicht im Sinne von die Polizei macht das, sondern eher engagierte Gruppen machen das, sich mit diesen Akten hinzusetzen und zu versuchen herauszubekommen, was damals in den Jahren 98 bis 2011 passiert ist. Das ist die eine Hoffnung, die ich habe. Die zweite Hoffnung, das ist jetzt ein bisschen sehr krude, aber es gibt eine Sondergruppe beim BKA, die nirgendwo bisher öffentlich erwähnt wurde, die den extra Auftrag hat, alle Akten nochmal durchzuschauen, inwieweit es sich beim NSU wirklich nur um eine Zelle gehandelt hat oder ob es nicht doch ein Netzwerk gewesen ist und inwieweit es möglich ist, dass dieses Netzwerk bis heute besteht. Die haben keinen Zeitdruck, die müssen nicht bis zu einem gewissen Punkt irgendwelche Ergebnisse bringen, sondern versuchen jetzt wirklich nochmal in einem gewissen Sinne in Ruhe die Akten durchzuschauen und darüber herauszubekommen, ob sich klare, stichhaltige Beweise für ein Netzwerk NSU finden lassen. Ich hoffe, dass die das schaffen, setze da aber in der Konsequenz dann doch viel mehr auf, ich nenne es mal, engagierte Gruppen und dann auch Journalisten, die zum Teil mit sehr investigativen Methoden viel mehr Informationen an die Öffentlichkeit gebracht haben als Generalstaatsanwalt, BKA und auch andere. Zuletzt, was momentan passiert, ist, glaube ich, ein Abflachen des Interesses in der Öffentlichkeit. Also der Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, mittlerweile gesättigt und übersättigt mit Informationen rund um NSU. Selbst ein neuer V-Mann, der irgendwo auffliegt, sorgt nicht mehr für Entrüstung oder Empörung. Für einen Großteil der Bevölkerung steht es, glaube ich, auch schon fest, dass der Verfassungsschutz irgendwie damit drin verwickelt ist. Das führt aber nicht in der Konsequenz dazu, dass sie beispielsweise sich mal erheben und vielleicht an Demonstrationen am 4. November 2012 teilgenommen hätten, sondern das typische deutsche Verhalten, sich zurückzuziehen, nichts zu machen, zu schweigen und damit eben am besten durchs Leben zu kommen. Ansonsten, was in der linken Szene passiert, ist die Demonstration am 13. April in München. Einige, die sehr viel und sehr tief recherchieren, das sind insbesondere klar das APABITS und die NSU-Watch-Prozessbeobachtungsgruppe, die sich aus mehreren Antifa-Gruppen bundesweit zusammensetzt. Das Gamma in Sachsen, die ja zum Teil schon sehr viel veröffentlicht haben zu einzelnen NSU-Unterstützern. Aber ansonsten bundesweit linke Szene, muss ich sagen, und dann nehme ich jetzt, ich sag mal, die Gruppen, in denen ich unterwegs bin, auch nicht wirklich aus. Sehr schwach, was da bisher stattgefunden hat und was auch bisher zu merken ist, jetzt in Form von, wir haben vor, dann und dann die und die Aktion zu machen. Ich hoffe, dass am 13. April in München das Ganze ein bisschen größer wird. Ich fand es beschämend. Ich fand es beschämend, dass am 4. November 2012 insgesamt bundesweit 6.000 Menschen auf der Straße waren, um sozusagen am Jahrestag NSU Forderungen zu erheben, den Opfern in einem gewissen Sinne zu gedenken oder eben auch ja andere politische Äußerungen auf die Straße zu tragen. 6.000 ist echt wenig bundesweit. Und ich glaube, da können wir uns alle auch selber an die Nase fassen und inwieweit wir da, also ich schließe mich da wirklich auch nicht aus, mit Verantwortung dafür haben, dass Nazis bis heute morden, dass der Staat abschiebt und so weiter und so fort. Ich glaube, da wäre es an uns mal aufzuschreien oder überhaupt viel, zumindest im verbalen Sinne, ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus, aggressiver zu werden, was das Ganze angeht und sich eben nicht wie die deutsche Mehrheitsbevölkerung zurückzuziehen, die Fresse zu halten und in seinen kleinen Gruppen in der Theorie darüber zu debattieren, was denn alles schiefläuft und was denn alles hätte anders laufen müssen, wenn man denn Konjunktiv und so weiter und so fort. Ja, ich wäre jetzt, glaube ich, erst mal am Ende und würde vorschlagen, Fenster auf und wir rauchen eine und dann machen wir weiter. Hallo? Wir würden gerne gleich mal weitermachen. Wobei gleich natürlich, wie immer in so Gelegenheiten, eigentlich jetzt heißt. Okay, dann fangen wir jetzt einfach wieder an. Katharina, ihr habt in Thüringen ja gerade erst den Zwischenbericht formuliert eures Untersuchungsausschusses. Dabei habt ihr ein Sondervotum eingebracht, also quasi einen eigenen Kommentar. Darin geht es vor allem darum, den NSU eben nicht losgelöst als Nazi-Gruppe zu präsentieren, sondern ihn eben in seiner Entstehung und in seiner historischen Entstehung auch wahrzunehmen. Nämlich in den 90ern, in der Zeit der Pogrome, in der Zeit von eben all dem, was du vorhin erzählt hast. Das Café Morgenland, die hatten wir hier ja mal, hat auf der Demonstration Der Tod ist ein Meister aus Deutschland dazu gesagt, der NSU ist die Fortsetzung der Pogrome mit anderen Mitteln. Dazu würde ich gerne noch mal was hören, denn es sind ja gerade so Studien und Statistiken sind ja immer ein spannender Anfang für genau solche Diskussionen. Gerade ist rausgekommen, im Jahr 2012 haben wir es mit einem Anstieg rechter Straftaten zu tun. These, das hängt doch bestimmt zusammen. Natürlich, also es hängt sowieso alles immer irgendwie zusammen. Warum NSU als eine Folge oder neue Form des Rassismus 90er Jahre zu betrachten, ist es eigentlich relativ einfach. Wenn man sich vorstellt, dass mit dem Pogrom, die es in Rostock-Lichtenhagen gegeben hat, in der Konsequenz Neonazis erreicht haben, dass das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft wurde, dass ihnen vermittelt wurde, dass wenn sie nur entsprechend Gewalt einsetzen, wenn sie nur entsprechend militant agieren, bis hin dazu, dass sie Menschen umbringen, die Politik entsprechend darauf reagieren wird, dann hat NSU natürlich das Ganze fortgesetzt, eben nicht mehr mit Brandanschlägen, sondern mit der konkreten Ermordung von einzelnen Personen, die alle vom NSU einer bestimmten Schicht letztendlich zugeordnet wurden, nämlich denjenigen, die sich in Deutschland in einem gewissen Sinne schon etabliert haben, die als Teil einer türkischen Gesellschaft zu verorten sind, und damit greifen sie oder haben sie in der Konsequenz die türkische Gesellschaft als solches angegriffen. Und natürlich, ich unterstelle, dass das die Hoffnung war, dass entsprechende Reaktionen aus der Politik darauf folgen werden, sei es in Form von einer noch härteren Verschärfung des Asylrechts bis hin dazu, dass Menschen, die hier schon seit weiß ich nicht, wie viele Jahren leben, eben auch der Status aberkannt wird und sie zurück müssen, wohin auch immer. Das passt mit den Studien passt für Thüringen sehr gut. Also wir haben in Thüringen 1,8% Migrantenanteil, also faktisch keine Migranten in Thüringen. Der Thüringen-Monitor, der wird seit dem Jahr 2000 von der Landesregierung immer wieder erstellt. Also die geben das in Auftrag, die Friedrich-Schiller-Universität Jena führt es dann faktisch durch. Der versucht zu ermitteln, was denn so die Einstellungen der Thüringer Bevölkerung sind. Und im Jahr 2011 ist herausgekommen, dass 56% der Thüringer Bevölkerung der Meinung sind, dass Deutschland gefährlich überfremdet ist. Und das bei einem Migrationsanteil von 1,8%. Also der normale Thüringer nimmt in seinem Alltag überhaupt keine Migranten wahr. Der bekommt es, ja, der geht vielleicht zu seinem Lieblingsitaliener, da kommt auch mal ein italienischer Kellner, oder geht halt sich einen Döner holen und trifft dort mal jemanden, aber das war es auch schon. Ansonsten hat er null und keinen Kontakt mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und mehr als die Hälfte der Thüringer Bevölkerung sagt, Deutschland ist gefährlich überfremdet. Und das ist natürlich Resonanzboden für Neonazis und das ist der Resonanzboden für NSU, auf dem sie aufbauen und wo sie ja auch der Meinung sind, dass sie nur den Mehrheitswillen der deutschen Bevölkerung umsetzen, wenn sie Menschen aus anderen Ländern umbringen. Ja, muss man ja gar nicht nach Thüringen gucken. Hier in Hamburg war ja nun gerade am Samstag dieser Aufmarsch, ob der Umwidmung einer Kirche in eine Moschee, oder wenn wir uns die zahlreichen Bürgerinitiativen angucken, die sich im Hamburger Umland gegen Flüchtlingsunterkünfte genauso bilden wie in Bremen, genauso bilden wie in Leipzig, Im letzten Jahr hatten wir Wolgast, also da eben auch die Ankündigung, dass die Flüchtlingsunterkunft direkt wieder niedergebrannt wird mit diesem Panorama-Beitrag. Also dieses Gefühl haben die ja nicht zu Unrecht, sondern dass große Teile der Bevölkerung genau das gut finden, was passiert. Das ist das ja so. In Mecklenburg-Vorpommern war das irgendwo, das in einem eher kleineren Städtchen sollte eine Asylunterkunft errichtet werden und die Bürger haben zusammengelegt 2.500 Mark und haben das den Neonazis vor Ort gegeben, um eben das anzuzünden. Der Bürgermeister mitbeteiligt mit Geld. Ist dann auch erfolgt und hat stattgefunden. Übrigens gibt es eine Sache, die ist noch nicht so 100% bewiesen und belegt, aber Norbert Weidner, Pressesprecher der Neonazis bei dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, soll V-Mann gewesen sein, schon zum damaligen Zeitpunkt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Stufe, wenn sozusagen derjenige, der die Brände, der die Pogrome mit verkauft an die Öffentlichkeit und faktisch auch mit koordiniert, zu dem Zeitpunkt schon V-Mann gewesen ist und die Verfassungsschutzämter überhaupt nichts dem entgegengesetzt haben. Da würde ich auch noch eine Frage ranhängen und zwar auch da fällt uns ja die Aktualität wieder vor die Füße. Es gibt ja nun zahlreiche Personen, die vermuten, dass mindestens eine Person, wenn nicht sogar die drei, auch tatsächlich auch Gelder vom Staat gekriegt haben als V-Person. Kannst du da es gibt ein paar Hinweise, kannst du die einmal nennen, was da immer rumgeistert? Naja, was rumgeistert, also andersrum, dass sie V-Personen gewesen sind, dafür gibt es bisher überhaupt keine Beweise. Das glaube ich auch, ist eher ausgeschlossen, dass sie selber V-Personen gewesen sind. Dann hätte man irgendwo schon irgendein klareres Indiz bekommen. Die einzigen Indizien, die es bisher dazu gibt, ist, dass Beate Zschäpe sollte angeworben werden. Das heißt, man findet ihren Namen in einer sogenannten F&W-Akte, Forschung und Werbung heißt es. Da werden erstmal alle Neonazis, umgekehrt trifft das übrigens für die linke Szene genauso zu, werden aufgeschrieben, bei denen man sich Chancen erhofft, dass sie bereit sind, mit dem Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten. Bei Beate Zschäpe ist das dann aber gar nicht weiter betrieben worden, weil sie zu viel gekifft hätte und damit als V-Frau für den Verfassungsschutz nicht geeignet gewesen wäre. Das ist sozusagen aus den Akten herauszulesen. Uwe Mundlos hatte natürlich genauso wie alle anderen, die zur Bundeswehr gehen, im Vorfeld eine Befragung beim militärischen Abschirmdienst, wo immer auch die Frage gestellt wird, ob man bereit wäre, mit entsprechenden Ämtern und Behörden zusammenzuarbeiten. Das ist von Mundlos verneint worden und es gibt auch keine weiteren Informationen darüber, dass er das getan hätte. Es gibt allerdings die Aussage von einem Freund von Uwe Mundlos, jetzt im Rahmen der Vernehmung des Bundeskriminalamtes, der sagt, dass Uwe Mundlos ihm damals erzählt hätte, dass er sich häufiger mit Verfassungsschützern trifft und dass er über den Verfassungsschutz auch Gelder bekommen hätte. Das ist allerdings, betrifft den Zeitraum vor dem Untertauchen, vor 98, gibt es allerdings in den Akten keine Erkenntnisse drüber. Das muss natürlich nichts bedeuten, weil niemand weiß, was ist schon geschreddert worden oder aufgrund von ja auch Datenschutzbestimmungen vernichtet wurden. Aber ich sag mal, bei der Menge an V-Leuten, die bisher über irgendwelche Nebeninformationen aufgetaucht ist rund um NSU, unterstelle ich, man hätte klarere Hinweise bekommen, wenn eine von den drei Personen wirklich als V-Person gearbeitet hätte. Ja, jetzt so etwas abrupt. Vielleicht aber ein kleiner Themenschwenk nochmal auf das, was du auch schon gesagt hast, aber was wir auch schon am Anfang gesagt haben, nochmal die Rolle der Linken sozusagen. Also was ich oder wir immer recht wichtig finden, und das kannst du ja gleich auch nochmal einschätzen, also es wird ja immer davon gesprochen, das wurde nicht als Nazi-Terror erkannt, weil es eben keine Bekennerschreiben gab. So, und jetzt wird halt im Nachhinein gesagt, es ist halt sozusagen die Tat ist die Nachricht, beziehungsweise ist eben ja die Propaganda der Tat sozusagen. Und das ist ja schon sehr wichtig, weil diese Nachricht dieser 10 NSU-Morde ist ja angekommen. Und zwar bei den Migrantinnen und, soweit man das einschätzen kann, auch relativ offensichtlich in der Nazi-Szene, nämlich genau dort, wo diese Nachricht auch hingehört. Aber die blieb eben auch dort. Also obwohl die Migrantinnen probiert haben, sich irgendwie eine Stimme zu verschaffen, eben durch diese Demos, es gab ja 2 Stück, hat die eben niemand in der Mehrheitsgesellschaft gehört und auch die Linke nicht gehört. So, das einmal dazu. Und klar ist es jetzt irgendwie müßig, sich im Nachhinein nochmal zu überlegen, was man hätte machen können, aber trotzdem stellt sich uns halt so ein bisschen die Frage, was hat man, also hat man das in Jena mitbekommen, dass die untergetaucht sind, also dass diese Garagendurchsuchung da stattgefunden hat und dass sie sich da abgesetzt haben, und gab es die Versuche, das irgendwie im Blick zu behalten, war das überhaupt möglich, ja, sowas in die Richtung, und dann kann man natürlich nochmal allgemeiner darauf eingehen, wie man das hätte machen können. Und ja, aber vieles ist ja auch schon angerissen, aber trotzdem wollten wir das nochmal etwas detaillierter diskutieren, sozusagen. Na, das Untertauchen der 3 hat man natürlich mitbekommen. Das war, also zumindest in der linken Szene, nicht nur in Jena, sondern eigentlich in Gesamtthüringen war das so, okay, die ersten Nazis sind abgetaucht, wer weiß, was als nächstes kommt und was zu erwarten ist. Dann kam aber nichts. Also es gab keine weiteren Informationen, es gab immer mal wieder Presseartikel, sie versuchen die zu finden. Es gab Presseartikel, dass es mittlerweile in Sachsen Ermittlungen angestrebt werden. Dann gab es Presseartikel, dass es Vermutungen gibt, dass sie nach Südafrika abgetaucht wären und. Es gab aber keine konkreten Informationen darüber, wo die sich wirklich aufhalten. Und mit den Jahren sind die 3 auch aus dem Gedächtnis verschwunden. Die letzte, es werden ja wie überall regelmäßig Broschüren veröffentlicht über die Nazi-Szene. Und die letzte Broschüre, in der die 3 auftauchen, ist aus dem Jahr 2001 oder 2002. Also Druckdatum ist 2002, aber die wurde meiner Erinnerung nach 2001 erstellt. Da werden die 3 nochmal erwähnt und da wird auch nochmal auf den Hintergrund eingegangen, wo sie herkommen und was sie gemacht haben. Ab 2002 spätestens spielen die 3 eigentlich keine Rolle mehr. Es kommt dann 2003 nochmal medial zu so einem kurzen, kleinen Höhepunkt, als die Ermittlungsverfahren eingestellt werden und nach den 3 auch nicht mehr offiziell gesucht wird und keinerlei, ja, sonstige Versuche stattfinden, die irgendwie zu finden. Also alles wird eingestellt, weil Verjährung eingetreten ist. Und dann eigentlich erst wieder ab dem Jahr 2011, also ab dem Moment, wo klar ist, die 2, die sich dort erschossen haben, sind Mundlos und Böhnhardt. Und in Jena zumindest ging es sofort wie so ein wahnsinnig schnell rum, wo steckt Schäpe? Also weil halt allen klar war, das sind nicht nur die 2, sondern da gehört Schäpe mit dazu. Und ja, was wir gemacht haben dann 2011 ist für das Wochenende nach dem 4., also es war dann 12.11. oder so, die ganzen alten Leute sozusagen aus den 90er Jahren zusammenzutrommeln mit all ihrem Kopfwissen und mit dem, was sie an Akten, Fotos, irgendwelchen Gedächtnisprotokollen und noch haben, um eben das zusammenzutragen und dann auch gemeinsam zu entscheiden, in welche Richtung wollen wir versuchen, das Ganze medial zu treiben, weil natürlich alle Medien in Jena standen und Informationen zu den 3 haben wollten. Und wir haben uns dann überlegt, wir wollen nicht nur über die 3 erzählen, sondern wir wollen ein paar aktuelle Nazis mit hochgehen lassen. Und das hat auch funktioniert und hat wirklich Spaß gemacht. Also so einen nach dem anderen rauszugeben mit kompletten Personendossiers dazu, also sowas. Ich glaube, man hätte, oder andersrum, ich glaube, dass die 3 so lange überhaupt im Gedächtnis waren und im Bewusstsein waren, ist schon sehr viel. Also über immerhin 4 Jahre sozusagen die 3 noch zu namentlich zu wissen, Fotos von denen weiter zu archivieren und auch der in Anführungszeichen nachwachsenden Generation von den 3 zu erzählen, ohne dass es über 4 Jahre irgendeine Information gibt, wo die sich aufhalten, ob die überhaupt noch was machen oder, das ist schon viel. Von daher, ich glaube, da hätte man nichts anderes machen können. was Fehler sozusagen von uns allen ist, ist, dass die Morde, die geschehen sind, nicht mal für so ein Aufzucken gesorgt haben, könnte das Ganze einen rassistischen Hintergrund haben. Also dass wir selber den Medien da komplett aufgesessen sind, wenn die alle schreiben und sogar, jetzt ich spitz mal zu, wenn sogar der Spiegel schreibt oder wenn sogar die Süddeutsche schreibt oder was weiß ich was schreibt, dass das Ganze eine organisierte Kriminalität Hintergrund hat, dass das dann so einfach und schnell geglaubt wird. Das ist das, was ich mir zumindest zum Vorwurf mache und wo ich zumindest versuche, wenn jetzt oder so, ja, so eine Art, was ich mir vornehme, wenn jetzt Morde geschehen an jemanden, der ja, der einen Migrationshintergrund hat, dann grundsätzlich als erstes anzunehmen, das hat einen rassistischen Hintergrund. Und im Zweifelsfall liegt man falsch und geht in eine andere Richtung, aber das eben nicht von vornherein auszuschließen. Und das ist in einem gewissen Sinne ganz schön krank, dass zumindest ich da in einem gewissen Sinn genauso funktioniert habe wie deutsche Ermittlungsbehörden. Also von vornherein auszuschließen, dass das Ganze einen rassistischen Hintergrund hat und eben zu glauben, dass das organisierter Kriminalität zuzurechnen ist. Folgende Frage war eine Nachfrage aus dem Publikum zur Person Helmut Röver. Das ist der Vorteil, den wir in Thüringen haben, dass wir den Herrn Röver als ehemaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz haben und dass der so extrovertiert ist, dass bei uns in Thüringen das Medieninteresse, wenn es zu sehr nachlässt, sehr einfach wieder gesteigert werden kann, indem man Röwer nochmal vorlädt. Dann sind sie sofort alle wieder da und nicht nur die lokalen Medien, sondern die bundesweiten. Röwer kommt 93 nach Thüringen als der neue Präsident. Nein, nicht als, er kommt erstmal als amtierender Präsident. Er will eigentlich Präsident werden. Das funktioniert alles irgendwie nicht und die Abordnung gibt's nur für ein halbes Jahr und am Abend, bevor die Abordnung endet und er sozusagen wieder zurückgeht ins Bundesinnenministerium, geht er feiern mit seinen Kollegen, um den Abschied gemeinsam zu begehen, besäuft sich und findet am nächsten Tag Hacke zu in seinem Jackett einen gelben Umschlag und darin ist die Ernennungsurkunde zum Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Er weiß nicht mehr, wer ihm diesen gelben Umschlag zugesteckt hat. Er weiß auch nicht, wie das Ganze funktioniert hat. Über Röwer berichten andere Kollegen, die damals mit ihm im Verfassungsschutz tätig waren, dass er im sechsten Stock Fahrrad gefahren ist. Der sechste Stock ist das, wo dieser Geheimaktenraum unter anderem ist. Und auf die Frage, warum er da jetzt mit dem Fahrrad rumfährt, hätte er geantwortet, er testet die neuen Observationsfahrräder für die V-Mann-Führer beziehungsweise für die V-Leute. Röwer gibt's auch die Geschichten, dass er mit mehreren leicht bekleideten Damen in seinem Zimmer sitzt bei Käse und Rotwein und seine Referatsleiter antanzen lässt, damit sie ihm Bericht erstatten über die geheimen Vorgänge der letzten Tage und dass er da die Verweigerungshaltung der Referatsleiter nicht zugelassen hat. Einer der Referatsleiter, den konnte er gar nicht leiden, der Herr Schrader, dem hat er Hausverbot erteilt. Der durfte als Referatsleiter nicht mehr ins Landesamt für Verfassungsschutz. Herr Schrader hat dann gesagt, die ersten 3 Tage war das ein bisschen ungewöhnlich und schwierig für ihn, dass er nicht arbeiten durfte. Dann hat er sich aber dran gewöhnt und ist in der Konsequenz 6 Jahre lang bei vollem Gehalt mit Hausverbot zu Hause geblieben. Ist Farmverwalter in Namibia geworden, sieht auch sehr erholt und entspannt aus, wenn man den vorlädt und braun gebrannt. Ansonsten, Röwer veröffentlicht Bücher im Ares Verlag, das ist ein Nazi-Verlag, der auch Bücher des Sohnes von Rudolf Hess veröffentlicht, bei dem heißen die dann Ich bereue nichts über seinen Vater. Und ja, da berichtet Röwer, und was er zuletzt gemacht hat, ist bei der Leipziger Buchmesse einer Veranstaltung der jungen Freiheit zum Thema NSU zu berichten. Also Röwer ist ein rechter, durchgeknallter und arroganter ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, der aber bis heute der Meinung ist, er war der einzig Kompetente dort im Amt und alle anderen waren unfähig. Und um diese Unfähigkeit, um der etwas zu entgegenzusetzen, hat Röwer dann Wissenschaftler eingestellt, mit Vorliebe Archäologen und Kunsthistoriker, weil die in der Lage wären zu analysieren und Dossiers zu erstellen oder irgend sowas in der Richtung. Röwer hat auch einen evangelischen Pfarrer angestellt, weil der sich besonders gut mit den DDR-Regimen auskennen würde und damit die Nachfolgestrukturen der Stasi besonders gut beobachten könnte. Also Röwer ist einfach nur ein total durchgeknallter Typ, der leider zu ernst und zu wichtig genommen wird. Und es ist auch ein Fehler zu denken, dass Röwer derjenige ist, der für das Ganze verantwortlich ist. Der macht es halt Medien und Öffentlichkeit sehr einfach. Man kann alles wunderbar auf ihn zuspitzen und ihn verantwortlich machen. Aber das ist falsch, das stimmt nicht. Der hat definitiv Mitverantwortung und wusste über einiges Bescheid. Aber Röwer ist nicht der alleinig Schuldige oder sowas in der Richtung und lenkt im Zweifelsfall sogar von den eigentlichen Verantwortungsträgern ab. Im Folgenden haben wir 2 Fragen aus der Diskussion zusammengefasst. Zum einen geht es um die Frage, ob wir eigentlich jemals erfahren werden, was genau im Kontext von NSU passiert ist. Und im Anschluss dann um linke Reaktion auf NSU. Wie sieht überhaupt ein möglicher Umgang einer radikalen Linken mit NSU aus? Und der Fragende stellte dabei auch die Frage nach einer linken Praxis, vor allem jenseits von bloßem Recherchedatensammeln. Also wie gesagt, ich setze da vor allem darauf, dass die Akten früher oder später an die Öffentlichkeit geraten und dass diese Akten dann durch Menschen, die engagiert sind und ein Interesse dran haben, neu und anders ausgewertet werden. Das ist meine Hoffnung. Das, was derzeit stattfindet, der Prozess, die Untersuchungsausschüsse und auch die Journalisten, die können maximal 30% von dem Ganzen überhaupt aufklären. Wenn denn überhaupt. Das wird höchstwahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren wird man die Chance haben, da mehr herauszubekommen, wenn überhaupt. Also für mich ist das beste Beispiel immer noch Olympia-Attentat in München 72. Im letzten Jahr hat der Spiegel die Freigabe der Akten angefordert. Die haben ja normalerweise 30, 40 Jahre Geheimhaltungseinstufung. Sie haben die Freigabe bekommen. Nach 40 Jahren wird es normalerweise herunterklassifiziert. Und aus diesen Akten geht hervor, dass bei dem Attentat der palästinensischen Gruppe deutsche Neonazis beteiligt waren, die das Ganze vorbereitet haben, die das Ganze strukturell im Hintergrund abgesichert haben. Es geht aus den Akten hervor, dass deutsche Neonazis im Anschluss den Schutzraum geboten haben. Es geht auch hervor, dass sie die Neonazis, zumindest zwei von denen, über mehrere Tage festgenommen hatten und dass sie die aus Gründen der Sorge, dass es zu einer Eskalation oder was weiß ich in Deutschland kommen könnte, freigelassen haben. 40 Jahre lang ist davon überhaupt nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Weder die Akten, noch hat irgendjemand von denen, die es wussten, geredet. Und das ist für mich das klare Zeichen dafür, wir werden es nicht schaffen, die Morde des NSU innerhalb der nächsten Jahre aufzuklären. Das schaffen wir, wenn es gut läuft, in 40 Jahren, wenn wirklich alle Akten freigegeben sind und da Leute nochmal rangehen können und in der Hoffnung, dass die bis dahin nicht aus was für Gründen auch immer vernichtet wurden. Da ist, wenn überhaupt, eine komplette Aufklärung letztendlich möglich. Aber ja, das ist für mich so das klare Zeichen dafür, dass eine Aufklärung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt behindert, verhindert und rein vom Systemischen her auch gar nicht vorgesehen ist. Ist die große Frage oder ist eine der großen Fragen, wie kann man darauf in Anführungszeichen richtig antworten oder richtig damit umgehen? Als erstes, also die Recherche von Antifa-Gruppen ist definitiv nicht sinnlos oder falsch oder wie auch immer, sondern die Recherche führt jetzt dazu, dass zum Beispiel die Unterstützer des NSU ganz klar in ihrer Neonazi-Struktur geoutet werden können, also auch so geoutet werden können, dass sie, also Beispiel Emingers, die sagen, sie hatten nie was mit Nazis zu tun, die das Video mitgeschnitten haben und wo zum Glück aufgrund der Protokolle, die also Gedächtnisprotokolle, die Antifas aus Johanngeorgenstadt, das liegt im tiefsten Sachsen, noch erhalten haben und dem, was an Bildmaterial noch vorhanden ist, ganz klar nachgewiesen werden kann. Die sind für die Fackelmärsche, die über Platt und Anna Sachsen stattgefunden haben, mitverantwortlich. Also es ist überhaupt nicht sinnlos, was da an Recherche läuft, nur es darf nicht bei Recherche bleiben. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist schon gelungen, nämlich spätestens mit der Demonstration 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen, mit der ganz klar gesagt, das erste Mal auch bundesweit, mit einer bundesweiten Demonstration ganz klar gesagt wurde, Rassismus tötet. Und dass zumindest in den Antifa-Gruppen in Thüringen, merke ich es, so ein Umdenken in der Aktivität stattfindet, also auch eine Änderung der Aktivität, dass man eben nicht mehr jedes Wochenende hinfährt irgendwo in die Pampa, um irgendwie 10 Nazis zu blockieren oder gegen 10 Nazis was zu machen, sondern dass man sich beispielsweise im Flüchtlingsheim vor Ort engagiert und versucht, mit den Leuten dort in Kontakt zu kommen oder ihnen für den Zeitraum, den sie hier sind, das Leben in einem gewissen Sinne zu bisschen besser zu machen oder sowas. Das ist halt noch keine Großaktion im Sinne davon, was lässt sich da grundsätzlich dran ändern. Aber ich meine, grundsätzlich dran ändern ließe sich höchstwahrscheinlich sowieso nur was, wenn man das System angehen würde. Ich weiß nur, dass Freunde von meinem Vater, der kommt ja aus der DDR-Opposition, die haben irgendwann mal gesagt, sie verstehen das überhaupt nicht, warum niemand bisher in die Landesämter oder Bundesamt fürs Verfassungsschutz reingegangen ist. Das war für sie der Zeitpunkt damals, wo sie gesagt haben, wir müssen in die Stasi-Behörden rein, wir müssen das Zeug rausholen. Und dass das heute nicht mal irgendjemand auf die Idee kommt, reinzugehen und versuchen, die Akten zu sichern. Spätestens nach der ersten Schredderaktion am 11.11. wäre das doch eigentlich klar gewesen. Spätestens nach der zweiten Schredderaktion in Sachsen wäre das doch eigentlich klar gewesen. Spätestens nach der dritten Schredderaktion in Berlin hätten es doch eigentlich alle wissen müssen, dass man da reingehen muss, um die Akten zu sichern. Und das verstehen Sie nicht, warum da bisher nicht mal auch nur so eine geringe Kleinstmotivation irgendwo zu erkennen ist, dass man, ich sag mal, mindestens nach außen fordert, die Akten sichern oder sowas in der Richtung. Aber ansonsten, ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber ich möchte auch was sagen. Und dann, ja, ich auch. Also, nämlich daran anknüpfend. Und zwar zu dieser Recherche wird jetzt ja gehört und bringt ja was. Das ist ja alles ganz richtig. Und trotzdem ist das jetzt aber in dieser historischen Situation gerade so, dass Recherchedaten plötzlich genommen werden und daraus auch was gemacht wird. Hätte man die letzten 10 Jahre die immer abgeschickt an den Staat, wären die genauso geschreddert worden, genauso verschwunden. Ich will auch gar nicht sagen, dass Recherche schlecht, doof, ganz im Gegenteil. Trotzdem finde ich das, was du gesagt hast, total richtig. Da kommt man doch an Grenzen. Da werden Daten gesammelt und man kann mit denen aber nichts anfangen, weil man im Zweifelsfall den Staat braucht, der das via Gewaltmonopol dann durchsetzt. Das ist eine Hoffnung auf den Staat, wo wir jetzt sehen, lauter V-Leute, das sind alles Nazis. Die V-Mann-Führer haben die offensichtlich entweder nicht im Griff oder finden es egal oder finden es sogar gut, was da passiert. Das ist ja alles noch total offen. Gelder vom Staat gehen in die Nazi-Szene. Die Nazi-Szene wiederum, hatten wir heute auch schon gesagt, hast du gesagt, hast du auch stark gemacht. Die Bevölkerung, die bewegen sich in der Bevölkerung problemlos, die werden auch gebackt. Von den Zielen her ist man sich eigentlich sehr einig. Die stehen also auch nicht einzeln da, sondern eigentlich sind doch eher die Leute, die die Recherche machen, diejenigen, die alleine dastehen, sind die eben gegen die nur auf Grundlage von so einer Ideologie oder so einer Vorstellung von wir wollen aber nicht rassistisch sein, überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Und dann kommt man eben auch zu sowas wie Rostock-Lichtenhagen. Ich fand die Demo schrecklich. Ich war da auch, ich fand die total zum Kotzen und zwar ganz explizit deswegen, weil am Ende dieser Lautsprecherwagen vor dem Sonnenblumenhaus steht und da erzählt dann so ein alter Linker, wie er damals schon fand, dass man jetzt aber mal mit den armen Leuten, die ja keine Kohle haben, zusammenarbeiten muss da, weil die haben eben noch Pogrome gemacht, aber die meinen das ja gar nicht so und die verstehen das nicht. Da saß der Typ und hat furchtbarstes Zeug geredet. Und das, warum er ganz bewusst kein Antideutscher geworden ist. Und das war die Message, die da auch gelaufen ist. Aber wir sind da nicht mehr draufgekommen auf dem Platz. Also die Rede habe ich wirklich nicht gehört. Ich habe nur mitbekommen, wie ein Nazi aus Nähe Sonnenblumenhaus meinte, einen Hitlergruß machen zu können und ein Pyro exakt ins Fenster reinging. Also das... Das ist auch die schönere Geschichte. Aber es ist richtig. Und das ist einfach, und deswegen, ich kann da ja natürlich auch keine Antwort außer dem Kommunismus natürlich sagen, aber natürlich muss man sich dem doch stellen, dass wir in einer postnarzisstischen Gesellschaft stehen und dass eben Rassismus ein gesellschaftlich strukturierendes und eben auch gesellschaftlich verbreitetes Ding ist. Und dann ein verbindendes. Und dann ist man natürlich nicht, und das sind ja deine Beiträge auch vorhin gewesen, deswegen habe ich dich auch gerade abgewürgt, nämlich in diesem... Da kommt doch genau das zusammen. Also eine Linke, die sich eben an die Bevölkerung immer wieder besseren Wissens, wieder die Erfahrung der Pogrome, wieder die Erfahrung der jetzigen Bürgerinis, der jetzigen Formen von Rassismus, immer wieder versucht, die Nachbarn auf die eigene Seite zu kriegen, anstatt einfach mal zu sagen, ihr seid alle scheiße. Also Recherche ist definitiv, nicht, dass das falsch rübergekommen ist, also mir ging es nicht darum zu sagen, Recherche ist das, was man dann später irgendwie dem Staat mal rübergibt, damit der damit entsprechend umgehen kann. Der Verfassungsschutz ist letztendlich Indymedia-Ausdrucker, also die haben Indymedia-Artikel und Ergebnisse seit 2002 oder 2003 in ihren Akten da drinne, genauso wie von ganz vielen Antifa-Gruppen Recherchesachen, Outings oder ähnliches mehr sich in den Akten finden. Ja, letztendlich hast du recht oder eben das Paradies. Also Kommunismus, Paradies, höchstwahrscheinlich meint das eh dasselbe, nur... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer da mitmacht. Ich kenne zu wenige. Das war der Mitschnitt unserer Veranstaltung Allein schon NSU. Ihr hört FSK auf 93,0 MHz oder www.fsk-hh.org. Dies war eine Veranstaltung des studentischen Milieus. Besucht uns auf unserem Blog www.studentischesmilieu.wordpress.com oder Facebook. Bis bald!